One für den Chorleiter. Ein Psalm Davids. O Herr, du hast mich erforscht und kennst mich vollständig. 2. Du weißt, wann ich sitze und wann ich aufstehe, mein Gedanken erkennst du schon von weitem. 3. Du beobachtest mein Gehen und mein Leiden genau und bist mit all meinen Lebenswegen vertraut. 4. Bewahre ein Wort auf meiner Zunge, kennst du, Herr, es bereits vollständig. 5. Du umgibst mich von allen Seiten und hast dein schützend Hand auf mich gelegt. 6. Dieses Wissen ist für mich so wunderbar und so erhaben, ich kann es nicht vollständig erfassen. 7. Wohin konnte ich deinem Geist entfliehen, und wohin sollte ich vor deinem Angesicht fliehen? 8. Wenn ich zum Himmel aufstieg, warst du dort, und wenn ich mir in der Unterwelt mein Lager bereiten würde, bist du ebenfalls anwesend. 9. Selbst wenn ich die Flügel der Morgenrot nahm und mich am äußersten Ende des Meers niederließ. 10. Auch dort wird dein Hand mich führen und dein rechte Hand mich festhalten. 11. Wenn ich dacht, die Finsternis moge mich vollständig bedecken und das Licht in mich hier um zur Nacht wäre denn. 12. So wer selbst die Finsternis für dich nicht dunkel und die Nacht wird wider Tag lüchten, denn Finsternis und Licht sind für dich gleich. 13. Denn du hast mein Innerstes gebildet und mich im Mutterleib kunstvoll gewirkt. 14. Ich dank dir, dass ich auf so wunderbar und einzigartig Weise geschaffen wird, dein Werk sind erstaunlich, und mein Seel erkennt die sehr wohl. 15. Mein Körper war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen geformt und in den Tiefen der Oder kunstvoll gewirkt wird. 16. Dein Organ sahen mich. Als ich noch unvollendet war, allmein Tage waren bereits in deinem Buch verzeichnet, bevor auch nur einer von ihnen begann. 17. Wie kostbar sind mir, o Gott, dein Gedanken, und wie unermesslich ist ihr Gesamtheit. 18. Wollte ich sie zahlen, waren sie zahlreicher als Sandkörner, und wenn ich erwasch, bin ich immer noch in deiner Gegenwart. 19. Ach, dass du doch die gottlosen vernichten würdest, Gott und die blutgierigen sich von mir entfernen mussten. 20. Sie emporen sich arglistig gegen dich und missbrauchen deinen Namen auf frevelhafte Weise. 21. Sollte ich nicht die Genigen hassen, Herr, die dich hassen, und nicht abschu empfinden vor denen, die sich gegen dich auflehnen. 22. Ich hosse sie mit vollkommenem Hass, sie gelten mir als dein Feinde. 23. Erforsch mich, Gott, und erkenn mein Herz, prüf mich und durchschau mein innersten Gedanken. 24. Und sei, ob ein schmerzhafter oder falscher Weg in mir ist, und leite mich auf dem Ugen Weg der Gerechtigkeit.